Neumann 74, ein Blick in den Himmel. Kenneth Arnold sah, wie Scheiben flogen. Fliegende Untertassen, ein Begriff geboren. Ein Rätsel entfaltet sich, ein Sturm zieht auf. Augenzeugenberichte klar und glaubhaft. Air Force, Nicker, sie waren alle dort. Physische Beweise, ein Hauch der Wahrheit. Doch Fälschungen und Lügen trüben die Jugend. Unidentifiziert, was sind sie, woher kommen sie? Am Himmel tanzend, ein kosmisches Mysterium. Fußballförmig, pilzförmig, zigarrenförmig und schnell geräuschlos summend eine Geschichte zu erzählen. Militärpiloten, Wissenschaftler mit Blicken und erklärliche Sichtungen, die im Kopf hängen bleiben. Ein Bogen über DC, Jets in der Nacht. Air Intelligence kämpft, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ed Ort ruppelt, ein Mann mit einem Plan. Die ganze Geschichte, wenn wir nur könnten. Unidentifiziert, was sind sie? Dr. Clyde Tombaugh, ein Sternenforscher, Harpronicker, die Wahrheitssucher. Bodenabdrücke, Fotos, Beweise gefunden. Doch die Geheimnisse des Universums sind tiefgründig. Unidentifiziert.